Du bist ein Mädchen aus der Stadt und du hast die schönsten Boobies von der Erde. Und die bouncen im Takt, wenn du wie ein Gogo auf den Boxen tanzt. Dein Outfit ist der Hammer, doch in meiner Fantasie, da hast du nix an. Nix an, nix an. Ich steh da und bin Fan von deinen super Dickmanns. Dickmanns, Dickmanns. Du sagst, was schaust du mich so an? Das ist, weil ich nicht anders kann. Denn du hast Holz vor der Tür. Ich würd so gerne mit dir schlafen. Scheißegal in welchem Hafen. Zeig doch mal deine Glocken her. Denn du hast Holz vor der Tür. Ich würd so gerne mit dir schlafen. Scheißegal in welchem Hafen. Denn ich bin Glockeninspekteur. Lass deine Glocken läuten. Du bist hot, du bist nice, geil gebaut und sicher auch versaut. Deine Brallen, Schlauch und Lippen sind der Hammer. Die kann ich gut leiden. Leiden, leiden. Deine Augen sind so wunderschön für dich. Lass ich mich nochmal scheiden. Scheiden, scheiden. Du sagst, was schaust du mich so an? Das ist, weil ich nicht anders kann. Denn du hast Holz vor der Tür. Ich würd so gerne mit dir schlafen. Scheißegal in welchem Hafen. Zeig doch mal deine Glocken her. Denn du hast Holz vor der Tür. Ich würd so gerne mit dir schlafen. Scheißegal in welchem Hafen. Denn ich bin Glockeninspekteur. Ich würd so gerne mit dir schlafen. Scheißegal.